Sie hören ein Vortrag von Karl Pfeiffer zum Thema extreme Rechte und völkischer Mainstream in Ungarn. Vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2011 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB Jugend Regensburg. Nach einer 150 Jahre dauernden Besetzung durch die Türken wurde Ungarn Teil der Habsburg-Monarchie und da gab es verschiedene Möglichkeiten, der Ungarn ihre Autonomie zu erkämpfen. Was bedeutet der Ungarn? Das bedeutet in diesem Fall der ungarischen Aristokratie. Und der erste bürgerliche Aufstand, den es gab, und Revolution, war 1848, als ganz Europa, als von Paris über Wien, auch in Budapest, eine Revolution gab. Diese Revolution konnte nur mit der Hilfe der Russen, der Zarenarmee, niedergeschlagen werden. Und immerhin haben sich die ungarischen Truppen gehalten gegen die Habsburger 1,5 Jahre. Also im Oktober 1849 waren sie geschlagen und im März 1848 begann das Ganze. Aber dazu ist schon zu sagen, schon interessant, dass die Aufständischen natürlich nicht alle Ungarn waren ethnisch. Und unter den 13 Märtyrern der ungarischen Nationalbewegung sind, glaube ich, nur 4 oder 5 ethnische Ungarn. Da hat es auch andere Nationalitäten gegeben. Es gab auch interessanterweise eine ganze Kompanie aus Wien, von Wiener Studenten, die an der Seite der Ungarn gefochten hat. 1867 gab es den sogenannten Ausgleich. Ungarn wurde in der Habsburger Monarchie als gleichberechtigt mit der anderen, mit der Cis, also Transleitanisch, Cisleitanisch, die Leiter, ein kleiner Fluss, das hat die Grenze. Das war die Grenze zwischen dem Deutschsprachigen oder wo die Deutschsprachigen die Mehrheit bildeten oder beziehungsweise die Macht ausübten und Transleitanien, das war Ungarn, und das wurde den ethnischen Ungarn überlassen. Obwohl, und jetzt kommt der Punkt, den ich Ihnen bringe und der aufzeigt, was in Ungarn passiert ist, während der Volkszählungen kam es heraus, während der österreichisch-ungarischen Monarchie, dass die ethnischen Ungarn nur ungefähr 48% der Gesamtbevölkerung dieses Teils der Monarchie ausmachen. Und das heißt, sie waren in der Minderheit. Um eine Mehrheit zu bilden, brauchten sie jemanden, den sie überzeugen konnten, irgendeine Gruppe, die sie überzeugen konnten, wenn sie sich zum Ungartum bekehren oder wenn sie sich als Ungarn bekennen, dann werden sie die gleichen Rechte bekommen. Und das waren die Juden in Ungarn. Und da gab es ungefähr 6%. Und es gab eine Abmachung, sozusagen keine schriftliche natürlich. Die ungarischen Aristokraten, die Macht hatten in Ungarn, der große Landadel, der große Landbesitz, der machte mit den Juden 1867 eine stille Abmachung, das ist so in der ungarischen Geschichte auch, das erkennen die Historiker an. Die Abmachung ging dann so, ihr bekommt die Gleichberechtigung, dafür werdet ihr euch bei der Volkszählung als Ungarn geben und ihr könnt euch mit Handel, Betriebe, all das, was mit Ökonomie zu tun hat, könnt ihr euch beschäftigen. Diplomatie, Armee, Lokalverwaltung sind unsere Sache. Also da waren Juden nicht willkommen, außer sie haben sich taufen lassen. Das ist jetzt ein Detail, das ich Ihnen erzähle, der eigentlich erst seine Wichtigkeit bekommt nach dem Ersten Weltkrieg. So, jetzt gibt es die Entwicklung des Kapitalismus in Ungarn, die in dieser Zeit sehr rasch vorausschritt. Es wurden Industriebetriebe gegründet in Ungarn, hauptsächlich Leicht- und Mittelindustrie, keine Schwerindustrie in der Regel. Und obwohl, da gibt es einige Ausnahmen. Und die meisten, die da die Industrie gründeten, waren entweder Juden oder Deutsche. Die Bevölkerung von Budapest hat bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts mehrheitlich Deutsch gesprochen. Also in Ungarn war eigentlich das, was man in Amerika gesagt hat, dieser Dampfkessel, wo alle reingeworfen worden sind und amerikanisiert wurden, den gab es auch in Ungarn. Es gab eine enorme Magyarisierung. Das heißt, binnen weniger Jahre wurde diese Stadt Budapest zu einer ungarischen Stadt. Ich erzähle das, weil das alles seine Wichtigkeit hat, wenn wir begreifen wollen, warum der Nationalismus gerade in Ungarn so stark ist. Und das hat auch mit dieser Geschichte zu tun. Natürlich hat es auch in Ungarn wie in anderen Ländern Antisemitismus gegeben, aber die Regierung hat sich dagegen gestellt. Die Regierung war fest in den Händen von Großgrundbesitzern, liberal, was wir heute als rechtsliberal nennen würden. Und als 1882 es ein Ritualmordbeschuldigung gegen Juden gab in Tisza-Esla, das war dann ein bekannter Fall, es gibt einen Film darüber, und es gab Ausschreitungen, hauptsächlich in Westungarn und hauptsächlich in den katholischen Gebieten. Da hat der ungarische Ministerpräsident Tisza, der größte Großgrundbesitzer, ein Protestant, ein Liberaler, der hat die Husaren herausbefohlen und hat den Befehl gegeben, die Leute, die da versucht haben, jüdische Geschäfte zu plündern, mit den Schwertern, also die Schwerter nicht herauszunehmen, aber doch auf die Köpfe zu schlagen, damit da Ruhe einkehrt. Die Regierung wollte absolut nicht haben, diese Ausschreitungen. Und sie hat das auch verhindert. Und es schien so, dass ein paar Jahre später, es schien so, als ob alles das Fortschrittliche weitergehen würde. Also bis 1895 konnte zum Beispiel ein Protestant nicht, es gab keine Zivilehe in Ungarn. Und diese Zivilehe wurde eingeführt erst 1895 und eingeführt mit den Stimmen von liberalen Katholiken, von den Protestanten und von den Juden. Gegen die katholische Kirche, die sich sehr dagegen gewehrt hat. Und auch der Antisemitismus war damals, hauptsächlich kam aus einer katholischen, kleinen katholischen Partei, die aber dann verloren hat. Wir kommen zum Ersten Weltkrieg. Ich muss mich da schnell fassen, weil sonst versinke ich in ungarischer Geschichte und das würde nicht der Zweck der Übung sein. Nach dem Ersten Weltkrieg, der bekanntlich auch für die Ungarn waren mit in der Habsburger Monarchie und haben den Krieg verloren. Und bereits im November 18 hat sich in Ungarn eine demokratische Republik gebildet unter dem Ministerpräsidenten Károly, ein Graf, auch ein Großgrundbesitzer, der aber sozial gedacht hat, der hat schon seine Ländereien, hat er also schon teilweise hat er sie verschenkt. Und die hielt sich aber nur ein halbes Jahr. Und nach einem halben Jahr hat diese Regierung den Kommunisten die Macht übergeben. Es gab eine Räterepublik, die hat 133 Tage gedauert. Es gab auch einen roten Terror, hat ein paar hundert Opfer gefordert. Wurden Leute, Großgrundbesitzer, aber auch Leute, die nicht genehm waren, wurden gehängt. Darunter aber auch Juden. Aber es war so, dass ein Großteil der Aktivisten, also der Volkskommissare jüdischer Abstammung waren, was natürlich dazu geführt hat, dass nach der Niederschlagung dieser Räterepublik durch die Rumänen und durch die Tschechen und durch die Franzosen, es war eine kleine konterrevolutionäre Armee, eine ungarische, behauptet wurde, dass natürlich die Ideen des Sozialismus, das sind alles fremde Ideen, die von den Juden importiert worden sind, was natürlich nicht der Fall war. Aber Der Antisemitismus, der zur Staatsdoktrin wurde in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg, basierte eben darauf, dass von so vielen Volkskommissaren ein Prozentsatz, ein hoher Prozentsatz jüdischer Abstammung war. Es kam zu einer blutigen Konterrevolution, die sogenannte Weiße Revolution. Wir werden noch darüber sprechen, was das heute bedeutet. Wesentlich ist aber Trianon. Trianon war der Friedensvertrag, der am 4. Juni 1920 geschlossen wurde zwischen Ungarn und den Alliierten. Und das geht parallel zum Vertrag von Versailles, der Ihnen ja bekannt ist, und zum Vertrag mit Österreich von Saint-Germain. Nur, der Trianoner Friedensvertrag hat vom alten Ungarn zwei Drittel weggenommen, territorial, und sind auch sehr viele Ungarn, ethnische Ungarn, sozusagen im Ausland geblieben. In den Nachfolgestaaten, die da waren, die Tschechoslowakei im Norden, Rumänien im Osten und im Süden Jugoslawien. Und jetzt kommt es zu folgender Erscheinung: Die Gentry, die kleinen Aristokraten, die flüchten aus den Nachfolgestaaten, die Ungarn, kommen nach Ungarn und plötzlich entdecken sie, sie müssen leben. So geht es nicht mehr weiter wie bisher. Und wo können Sie? Sie wollen unterkommen, Sie sind auch schon bereit, in Banken zu arbeiten, was unter Ihrer Würde war, Sie sind bereit, ins Geschäftsleben zu gehen. Aber da sitzen schon welche und viele davon sind Juden. Und da fängt an der ökonomische Antisemitismus, über den ich auch einen Vortrag halten könnte, aber nicht halten werde. Und jetzt komme ich schon, ich habe Ihnen das alles erzählt, um Ihnen ein wenig begreiflich zu machen, aus welcher Ecke und auf was eigentlich der heutige Antisemitismus in Ungarn basiert. Und das kann verstanden werden, wenn Sie das alles in Betracht ziehen. Und jetzt komme ich schon zu dem Titel, den ich gegeben habe, Autokratie, Ungarn auf dem Weg zur Volksgemeinschaft. Ich habe das als Frage gestellt, aber ich sage Ihnen, dass ich das voll bejahe. So schaut es aus. Und das, was ich bejahe, werde ich Ihnen auch beweisen. So, das ist eine rechtsextreme Demonstration. Sie sehen auf der rechten Seite von Ihnen gesehen, sehen Sie die Fahnen der Jobbik, der Nationalsozialistischen Partei, die mit 12% im ungarischen Parlament sitzt, die fast mit von 17% der Wähler gewählt wurde. Und links sehen Sie die EU mit einem neuen Logo. Ja? Und da können Sie sich schon selbst einen Schluss ziehen, was das für Vögel sind. So. Ich komme aber zu dem Problem, das heute vielleicht noch mehr als der Antisemitismus noch mehr ein riesiges gesellschaftliches Problem ist. Es ist kein ethnisches Problem, das möchte ich hier betonen. Es ist ein soziales Problem, ein nicht einfaches Problem, auch ein Problem, wo ich nicht sagen kann, es gibt da einfache Antworten. Die einfachen Antworten geben nur die Rechtsextremen und die Nationalisten. Für die Linke war das nie einfach. Jetzt gibt es wiederum einen Zensus, also eine Volkszählung, und da empfehlen die Roma, das reinzuschreiben. Aber das ist halt ein Riesenproblem für viele, die in der Stadt leben. Sehr viele leben so, wie es hier auf dem Bild gezeigt wird, in elenden Hütten. Und Anfang der 70er Jahre lebten noch 100.000, also unter dem Kadar-Regime, noch 100.000 Roma weiter als 100 Meter von einem Wasserhahn. Also das Elend ist nicht plötzlich nach der Wende gekommen, es hat tiefe Wurzeln. Ja? Das heißt nicht tiefe Wurzeln, eher würde ich sagen, es hat eine lange Geschichte. Die Probleme. Also die Gleichberechtigung ist seit 1945 und bis heute auf dem Papier garantiert, ohne ernsthafte Versuche, die Probleme zu lösen. Das war so von 1945 weg. Nach 1945 gab es eine Bodenreform. Und bei dieser Bodenreform wurden die Zigeuner, wie sie in Ungarn genannt wird, Zigeuner, die wurden nicht beteiligt an dieser Bodenreform. Die bekamen keinen Boden. Noch 87 veröffentlicht ein linker Schriftsteller namens György Moldova ein Buch über die ungarische Polizei und prägt das Wort von der Zigeunerkriminalität. Ein Wort, das heute eines der Schlagwörter der Nationalsozialisten ist in Ungarn. Das heißt, und das werden wir weiter sehen, sie, die Nationalsozialisten, ihre Milizen, wollen ja den anständigen Ungarn verteidigen vor den kriminellen Roma. Wobei, wiederum, alle Roma werden da einbezogen. Das ist eine Generalisierung. Natürlich gibt es auch unter den Roma Kriminelle, aber das ist natürlich keine Zigeunerkriminalität, sondern das ist eine Kriminalität, die viele Ursachen hat, aber keine ethnischen Ursachen. Es ist nicht in den Genen der Roma, die Kriminelle werden, dass sie Kriminelle werden. Ja? So, seit der Wende gibt es sehr viele Vorzeigeprojekte und Programme, aber die wurden nur so lange, die sind so lange gelaufen, hauptsächlich so lange, wie sie von der EU finanziert worden sind. Die Neonazi, ich nenne sie so, das ist kürzer als Nationalsozialisten, diese Milizen haben einen neonazistischen Charakter. Wir kennen das auch aus Deutschland, aus den national befreiten Gebieten. Die besetzen ganze Ortschaften. Die ungarische Garde agiert trotz Verbot weiter, um vor Zigeunerkriminalität unter Anführungszeichen zu schützen. Und in Gyöngyöspata im März 2011, da behaupten Fidesz-nahe Medien, Fidesz ist die völkische Partei, nicht die ganze Partei ist völkisch, aber doch, die Ideologie ist völkisch, würde ich sagen, die heute die Mehrheit im Parlament hat. Sie hat eine Zweidrittelmehrheit, obwohl sie nur von ungefähr 52% der ungarischen Wähler gewählt wurde. Und Fidesz ist bitte zusammen mit der CDU, CSU in einem Verband von Volksparteien. Das bitte, halt, das werde ich immer wiederholen, es ist wichtig zu wissen, mit wem sich wer im gleichen Verband ist mit der CDU, CSU. Wobei Fidesz sich auch zu christlichen Werten bekennt. Und dazu werde ich Ihnen auch noch etwas erzählen, aber vielleicht mache ich es gleich, weil sonst vergesse ich es. Gestern wurde im ungarischen Parlament ein Gesetz beschlossen, dass Obdachlose, die herumlungern, bis 150.000 Forint Strafe bezahlen müssen und im Fall der Nicht-Einbringung, glaube ich, bis sechs Monate Haft. Und das beschließt eine christliche Partei, also eine Partei, die sich zum Christentum bekennt. Und es ist charakteristisch, und das sage ich hier voll bewusst, dass die in Ungarn die drei historischen christlichen Kirchen, die da sind, die katholische, die reformierte und die evangelische Kirche, mucksmäuschenstill ist, wenn das so geht. Ja? Das sind sozusagen ihre christlichen Werte. Das ist die Jobbik-Garde in Gyöngyöspata. Die marschiert dort auf, das ist eine kleine Ortschaft, wo heute ein Jobbik-Bürgermeister amtiert. Gehen wir weiter. Sie sehen die Uniformierten, ja? So, dann, dort ist auch rechtsextreme Miliz einmarschiert. Wederö, ein ehemaliger Koch und Konditor, der vorbestraft ist, den sehen Sie, der telefoniert dort mit seinem Handy, der hat diese Miliz gegründet und findet, dass das ist eine Existenzgrundlage. Und die sind dort eingezogen aufgrund der Einladung der ungarischen Bevölkerung. Und da hat es vor Ostern, zu Ostern wollten sie ihre Übungen abhalten. Ich habe das nicht so, aber es macht nichts, sie werden das schon sehen. Ich springe etwas von einem Thema zum anderen, sie haben miteinander zu tun. Gábor Vona ist der Anführer der nationalsozialistischen Jobbik-Partei, ein junger Universitäts-, ein Mann, der von der Universität kommt. Das ist jetzt eine neue Qualität der Rechtsextremen. Diese Jobbik-Partei ist nicht, die entstammt der alten rechtsextremen antisemitischen Mir-Partei, von Czurka angeführt. Aber es sind junge Universitätsleute, die unzufrieden waren mit den alten Rechten. Und sie haben diese Partei gegründet. Und sie wollen eine Gendarmerie aufbauen. Die haben sie schon aufgebaut. Obwohl das ist hirnrissig, dass so etwas existieren kann in einem demokratischen Staat. Also das können hier nicht die Neonazi vollbringen, dass sie eine Gendarmerie aufbauen. Das würde man doch nicht tolerieren. Und gleichzeitig wehren sie sich, wenn ein ausländischer Journalist kommt, wehren sie sich gegen den Vorwurf, Nazis zu sein. So. Und da sehen Sie, Jobbik will die Gendarmerie haben und die Gendarmerie hat natürlich eine Geschichte in Ungarn. Und die Geschichte ist die Gendarmerie hat während der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie jede Bewegung von Agrarproletariern für bessere Lebensbedingungen mit Gewalt niedergeschlagen. Gendarmen waren die absolute Herren am Land, die sind geritten. Und wenn ein Gendarm eine Frau, irgendwo ein Mädchen gesehen hat, ein bäuerliches Mädchen, und er hatte Lust, mit ihr etwas zu tun, dann hat er es auch getan. Das war so die Regel auf dem Land. Und das wird auch in der ungarischen Literatur dementsprechend beschrieben. Das ging dann weiter in der Horthy-Zeit. Die Horthy-Zeit, die dauerte von 1919 bis 1944. Und die Gendarmerie hatte eine Riesenrolle bei der Deportation der Juden 1944. Auch das ist ein Kapitel, auf das ich ganz kurz zu reden komme. Auch das wäre ein Vortrag wert, aber das geht heute nicht. Also Sie sehen, das ist die Wochenzeitung der Jobbik und die kommen schon mit der neuen Uniform und die gibt es schon in einigen Ortschaften, diese Gendarmerie. Und die Regierung schaut zu, obwohl es ein Gesetz gibt, das das verbietet. Aber die Regierung wagt nicht, gegen die vorzugehen. So, die Neopfeilkreuzler in Hajdúhatása in einer anderen Ortschaft, dort marschieren sie. Sie sehen, das Abzeichen ist fast wie das Pfeilkreuz. Das Pfeilkreuz ist aber verloren. Dort sehen Sie das Pfeilkreuz und den roten Stern. Beide sind in Ungarn verboten. Sie mit einer Kappe mit roten Stern in Ungarn, wenn Sie das haben, dann machen Sie strafbar. Und unlängst war eine schöne Glosse in einer ungarischen Zeitschrift. Ein Ungar kommt zurück aus Amerika, der in einer amerikanischen Universität unterrichtet. Er hat noch Jetlag, geht mit seiner Frau in ein Schwimmbad mit der Frau und legt dann in alle seine Sachen, legen sie in einer Plastiktasche an den Rand. Und es kommt ein Mann, schaut sich die Plastiktasche an und die Plastiktasche ist von Macy's, von einem großen amerikanischen Warenhaus. Und es hat einen roten Stern als Logo. Und er sagt, hören Sie, Sie machen sich da bestrafbar. Und wenn Sie das müssen Sie sich denken. So, Sie fliegen zurück nach Amerika. Dieser Mann ist ein Universitätsprofessor an einer kalifornischen Universität und er beschreibt, er geht ins Geschäft der Universität und sieht dort Che Guevara und sieht wieder meine Kappe mit roten Stern und macht den aufmerksam, den Verkäufer darauf, dass das in Ungarn strafbar ist. Und der schreit ihm an und sagt, hören Sie, das ist doch kein Nazi. Abzeichen, das sind doch die Alliierten, die da den Krieg gewonnen haben und so weiter. Also, das kann man ja natürlich anderswo nicht verstehen, aber es ist so. So, die NGOs protestieren natürlich. Also die marschieren, diese Neonazi-Gruppen, sie arrogieren sich auch Polizeifunktionen an, sie verlangen Ausweise von Leuten, also müssen sich alles vorstellen. Die Polizei nimmt Neonazi, die Personen kontrollierten, in Hajdúháza, auch dort in der Gegend im Nordosten Ungarns, fest. Und sobald die beim Gericht waren in Debrecen, wurden sie sofort freigelassen. Jobbik triumphiert im Parlament und erklärt den Innenminister als unerwünschte Person in Hajdúháza. So, das ist diese Miliz in Gyöngyöspata, wo, so schauen diese Leute aus, die haben ein Haus von den Einwohnern zur Verfügung gestellt bekommen und machen das. Und das ist das Spiel mit dem Feuer. Hier ist dieser Kriminelle, der seine Miliz anführt, in Waffen ausbildet. Und da gibt es Gesetze, schon seit früher, die aber nicht angewendet werden. Das heißt, dieses Gesetz, wer jemand wegen Zugehörigkeit, wegen einer nationalen, ethnischen, rassischen, religiösen Gruppe tätlich angreift, das wurde bis jetzt nur gegen Roma angewendet, die beschuldigt werden, gegen sich gewehrt zu haben oder gegen Ungarn angegriffen. Da hat das Gericht angewendet. Es wurde noch in keinem Fall angewendet, wo es Aggressionen gegen Roma gab. So. Ja, ich komme aber zurück noch. Ich muss Ihnen das noch erklären, was da in Gyöngyöspata passiert ist. Ein amerikanischer Unternehmer namens Richard Field, der 20 Jahre schon in Ungarn lebte und dort investiert, also ein mehrfacher Millionär, hat sich in den Kopf gesetzt, dass man den Roma helfen muss zur Selbsthilfe. Und das hat er auch gemacht. Und er hat festgestellt, dass dort in Gyöngyöspata diese Roma in Gefahr sind, weil diese Neonazi dort aufmarschieren. Und er ist zum Roten Kreuz gegangen in Budapest und hat die überzeugt, man muss wenigstens die Frauen und die Kinder der Roma von dort vor diese Übungen beginnen, aus der Ortschaft nehmen. Und das hat das Rote Kreuz getan. Und jetzt kommt der Gegenschlag der Regierung. Die Regierung dann behauptet, das stimmt alles nicht, die waren gar nicht bedroht. Das Rote Kreuz hat die nur auf einen Urlaub genommen, ja, auf einen Osterurlaub. Interessant, dass nur die Roma von Gyöngyöspata, und sonst ist das nirgendwo passiert, es gibt an die 600.000 Roma, und das hat natürlich in den internationalen Medien ein Echo gefunden, und jetzt versuchte die Regierung dagegen zu wirken. Und jetzt haben sie eine Kommission, Parlamentskommission bestimmt. Da hätte dieser Richard Field aussagen müssen, der hat aber das Land verlassen. Und es ist im Internet, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber es ist eine wunderbare Erklärung von Richard Field. Der hat ein Buch veröffentlicht, im Internet abzuladen, auf Galamush. Sieht man, das ist eine ungarische Website, aber ich schicke dir das. Da ist das abzuladen auf Ungarisch und auf Englisch. Der hat ein 128 Seiten Buch, da sind seine Artikel, seine Stellungnahmen. Und es zeigt sich, dass jemand, der kein Linker ist, der absolut auf der Marktwirtschaft steht, dass der eigentlich eine humanistische Initiative ergriffen hat, den viele andere hätten ergreifen müssen, aber nicht getan haben. So, gehen wir weiter. Die Ordnungskräfte demonstrieren in Budapest, weil es Kürzungen gibt. Bei dieser Demonstration der Ordnungskräfte wird die israelische Fahne verbrannt, weil die ist ja bekannt, dass die Juden hinter allem stecken. Die Juden beherrschen die Welt, die Juden haben das Kapital. Und das ist passiert. Die Polizisten, Soldaten und Feuerwehrmänner demonstrieren zusammen mit den Neonazi. Und der Vorsitzende des Dachverbandes der Polizeigewerkschaften, Peter Konja, sagt, er hätte nichts dagegen. Wer da mitdemonstrieren will, der soll halt mitdemonstrieren. Auch die Neonazi. Und sie tun's. Und hier sehen Sie so einen Neonazi in der Mitte mit der roten Kappe, der von den Ordnungskräften umarmt wird. Hinten ist eine Flasche Bier. Und das sind gewünschte Partner für die Gewerkschaften. Das muss man sozusagen richtig schätzen. Dann weiß man, wie die Atmosphäre ist. Und ich habe Ihnen das auch, ich wollte Ihnen das auch zeigen, dass, damit Sie keine Illusionen haben darüber, was dort geschieht. Ich habe also keine. Hier spricht der Innenminister. Sie sehen der Mann mit der Krawatte. Und die dicke Frau, die links vom Innenminister ist, Sie sehen, das ist Frau Simmer, ein Major der Polizei und sie ist Chefin, Vorsitzender der Jobbik-Polizeigewerkschaft, der neonazistischen Polizeigewerkschaft, die auch schon Antisemitisches gesagt hat und Verschiedenes. Ja. Das muss man sich, die ist auch auf der Bühne. So. Ja. Jetzt komme ich zu einem Problem des Nachkriegsungarn, das ich nur in ganz kurzen Wörtern kann ich das erläutern. So traurig das ist, die Mehrheit der Ungarn erlebt die Befreiung 1945 durch die Rote Armee als Besatzung. Warum das so ist? Es gibt eine Untersuchung von Götz Ali über die Wirtschaftspolitik in Ungarn nach der deutschen Besatzung und da stellt sich raus, mit dem Vermögen, das den Juden Ungarns, die in die Vernichtung geschickt worden sind, geraubt wurde, wurde der ökonomische Standard gehalten während der deutschen Besatzung. Und deswegen haben sehr viele Leute eigentlich dann auch diese Zeit gar nicht so tragisch erlebt. Mein Gott, man hat die Juden in die Gaskammer geschickt, aber sie haben ja weitergelebt und sie haben nicht schlecht weitergelebt. Nicht schlechter als zuvor. Es gibt in Ungarn Pogrome noch einige Jahre nach 1945. Ein Pogrom in Miskolc sogar von Kommunisten initiiert, eine traurige Geschichte. Und es gibt dann auch unter Kader einen verordneten Antifaschismus und Internationalismus, der aber nichts erreicht, weil der von oben kommt und nicht von unten. Ich habe das jetzt sehr verkürzt gesagt, wir müssten darüber länger reden, aber ich will weitergehen. So, das Kader-Regime. 1956 wird die Revolution mit den sowjetischen Bajonetten unterdrückt. Ohne sowjetische Bajonette hätte Kader nie die Macht halten können. Ab 1962 postuliert Kader, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Es gibt eine sichere Existenz, aber keine politische Partizipation der Bevölkerung. Es wird als die lustigste Baracke des sozialistischen Lagers gehandelt. Verhältnismäßig Liberalität in der Kulturpolitik. Es wird nicht verlangt, so wie in der Tschechien, wie in der Tschechoslowakei oder wie in der DDR, wird nicht persönlich dass man sich persönlich bekennt zu der Ideologie. Wichtig ist, nichts öffentlich zu sagen. Es gibt einen Sozialstaat plus Parteiherrschaft. Es gibt Arbeitspflicht und die Arbeitslosigkeit wird in die Betriebe exportiert. Dort, wo ein Mann arbeiten könnte oder eine Frau, arbeiten 5 oder 6. Das so aufgrund dessen wird dann, haben alle etwas zu essen, das ist garantiert, aber es ist natürlich nicht ökonomisch, wirtschaftlich ist das, à la longue geht das nicht. Und tatsächlich kommt das Kader-Regime, wie die anderen Regime, auch wirtschaftlich kommt es also in eine Krisensituation. Und der Kaderismus implodiert eigentlich in Ungarn. Die Wende. Die Wende kommt blitzschnell, der Kapitalismus kommt. Es gibt keine Existenzsicherheit mehr. Mit einem Schlag werden 20.000 Leute, die in sogenannten Arbeiterwohnstätten wohnten in Budapest allein, auf die Straße gesetzt. Die werden liquidiert mit einem Federstrich. Und es gibt Freiheit für den Nazi-Diskurs. Das heißt, die Liberalen, die eine große Rolle spielen, viele von ihnen sind jüdischer Abstammung von den Anführern wiederum, aber die haben in Amerika studiert, beziehungsweise waren von Soros eingeladen in Amerika und haben keine Ahnung von ihrem eigenen Land, von ihrer eigenen Gesellschaft. Und sie glauben, Ungarn ist wie Amerika, da braucht man ein First Amendment. Jeder muss frei sein, sagen zu können, was er denkt. Und das ist Freiheit, Meinungsfreiheit. Und das postuliert sogar der Anführer dieser Liberaler, Janusz Kisch, Freiheit für den Nazi-Diskurs. Na, diese Freiheit haben sie voll bekommen. Ab 1992 wird das Horthy-Regime systematisch rehabilitiert. Es gibt eine konservative Regierung, die aber nicht so weit geht wie heute. Aber der Vizepräsident dieser Regierungspartei, Ungarisches Demokratisches Forum, ist István Csurka, ein Schriftsteller, der während des Sozialismus als Dramatiker, Schriftsteller voll floriert hat. Sein Vater war ein Pfeilkreuzler. Er hat sich sozusagen als sozialistischer Schriftsteller wurde in der DDR gedruckt. Ich habe darüber sogar eine ironische Glosse veröffentlicht. Und nach der Wende entdeckt er wiederum den Antisemitismus. Damit kann man Leute mobilisieren. Und er versucht das auch innerhalb der Regierungspartei zu machen, macht es auch. Die Regierungspartei reagiert gar nicht auf seinen Antisemitismus. Sie schmeißen ihn erst raus aus der Partei, als er fraktioniert. Als er versucht, in der Partei seine eigene Partei zu gründen, das ist dann mega tabu, das geht nicht. Aber Antisemitismus, das geht in Ordnung. Das tolerieren wir, weil wir sind ja konservativ, wir sind ja für die Meinungsfreiheit. Und man wird ja noch sagen dürfen, ja. Und das hört sich so ab in Ungarn. Aber wir haben so viel über Auschwitz gehört und man wird ja noch sagen dürfen. Und dann geht der antisemitische Diskurs los. Ich habe ihm, da ich sehr gut Ungarisch rede und da ich nicht als Jude wahrgenommen wurde, habe ich das oft genug gehört. Von Leuten, die mir das vollkommen mit. Also das fing immer so an. Wir haben zu viel über Auschwitz gehört während des Kadar-Regimes. Und es ist jetzt Zeit, dass wir die andere Seite auch anhören. Na gut. So, jetzt komme ich schon wieder um, ich springe wieder um in unsere heutige Zeit. Ein neues Mediengesetz wird eingeführt, was eigentlich mit Zensur geht. Eine nationale Medien- und Telekommunikationsbehörde wird gegründet. Aber das Gesetz hat nur schwammige Formulierungen. Und damit wird ermöglicht, die Meinungsfreiheit zu beschränken. Ich will das ein wenig erläutern, damit das nicht so im Raum bleibt. Ich tue ja immer versuchen, Ihnen sozusagen zu zeigen, wie wird das angewendet? Wie schaut das in der Praxis aus? Die für 9 Jahre ernannte Leiterin ist ehemalige Chefredakteurin einer Pornozeitschrift. Die soll also aufpassen, dass die Jugend in Ungarn nicht verdorben wird. Was auch richtig ist. Ich will Ihnen jetzt ein Beispiel geben. Ich bin noch in der Zeit. Am 1. Juli 2011 tritt das neue Mediengesetz voll in Kraft und es schreibt der Medienkommissar Jenő Bodonovics einen Brief an den Chefredakteur der linken Tageszeitung Nebsawa und gibt ihm eine Warnung, weil, was ist passiert, in einer moderierten Diskussion wurden Witze gerissen über den Staatspräsidenten. Nun ist zu sagen, der Staatspräsident von Ungarn, von Gnaden Orbáns, ist wirklich eine Witzfigur. Ich sage das ungern, aber es ist wahr. Der Mann war im Restaurant, in einem Restaurant und hat im Gästebuch 3 Sätze geschrieben und in den 3 Sätzen haben die Leute dann 5 oder 6 orthografische und grammatikalische Fehler gefunden. Was natürlich, der war ein Sportler. Und er unterschreibt jedes Gesetz, das ihm vorgelegt wird, das war nicht so bei seinem Vorgänger, der auch ein Konservativer war. Der aber nicht jedes, der war ein, der war der Präsident des Verfassungsgerichtes und er hat nicht jedes Gesetz unterschrieben. Allerdings unter einer sozialdemokratischen Regierung. Der jetzige unterschreibt jedes Gesetz und in Ungarn, man erzählt sich immer Witze, politische Witze. Und der Witz geht dann so, die Frau, die dort reine macht, im Palais des Präsidenten, macht ein Klosett rein und ein Toilettenpapier, ein benütztes, fliegt vom Fenster hinaus, der Wind, und weht rein ins Büro des Präsidenten. Und sie rennt und klopft dort an, und es kommt raus der Gehilfe des Präsidenten, und sie sagt, erklärt ihm das. Sagt er, um Gottes Willen, das hat er schon unterschrieben. So, zu den, das ist zwar nicht sehr stubenrein, aber das ist sehr ungarisch, weil sie machen sich über alles auch lustig. Das ist wiederum die gute Seite, weil sonst könnte man, wenn man nicht Humor hätte, könnte man diese ganze Sache nicht richtig. So, das war jetzt diese Geschichte mit Nebsawa, die verwarnt wurde. Hingegen mir ist es passiert, jetzt mache ich mir ein wenig Eigenwerbung, warum denn nicht? Sonst lobt mich ja keiner, muss ich mich selber loben. Am 25. Jänner 2011 veröffentliche ich in der konservativen Die Presse einen Artikel, dem ich keinen Titel gebe, weil Journalisten, die so als Freelance reinschreiben, die geben nicht den Titel. Ich habe nur einen Titel, also einen Arbeitstitel gegeben, weil ich weiß, das macht die Regierung, die Redaktion gerne. Und am Abend des 24. gehe ich ins Internet und fall fast in Ohnmacht und rufe meine Frau. Weißt du, was für Titel sie gegeben haben? Der geehrte Fäkalantisemit. Um was geht's? Das werde ich Ihnen später erklären. Aber ich habe das drinnen, aber da sehen Sie, wie dann zwei Geschichten, wie der gleiche Medienkommissar, in dem einen Fall gibt er den Linken eine Verwarnung und bei den Rechten wurde als Gaskammer-Deserteur bezeichnet und das wird toleriert. Mir gibt er den guten Rat, ich soll mich doch an die ungarischen Gerichte wenden. Ja? Und wiederum sage ich Ihnen, ich bin ein Überlebender, aber ich bin ein Mensch mit Humor, sonst hätte ich das alles, würde ich alles das nicht durchstehen. Und vor allem bin ich auch etwas so, obwohl ich butterweich bin, sagt meine deutsche Frau, aber ich habe auch irgendeinen harten Kern und auf so etwas antworte ich dann auch mit der entsprechenden Härte. So, gehen wir weiter. Die Lügenrede Gyurcsány. Gyurcsány war der sozialdemokratische Ministerpräsident. 2000 Mai hält er eine Rede in einem geschlossenen Kreis im Mai. Und in dieser Rede sagt er die Wahrheit. Wir alle, die Politiker, wir haben das Volk belogen. Wir haben ihnen Sachen gegeben, die wir nicht hätten geben dürfen aufgrund der ökonomischen Situation. Und jetzt müssen wir ernst reformieren. Jemand aus der Partei verrät das. Es geht an die rechten Medien. Und es gibt also ein riesen Pahö. Und das ist auch charakteristisch. Der innerparteiliche Streit innerhalb der sozialdemokratischen Partei ist stärker als die Abwehr gegen die rechten Herausforderung bis jetzt. Die Liberale mit der MSP koalierende SDS, die zerbricht vollkommen. Die wird weggefegt. Ja? Es gibt eine systematische Hetzkampagne der rechten und rechtsextremen Medien. Das führt zum Aufstieg der nationalsozialistischen Jobbik. So schaut das aus. Am 18.09. wird das Haus der ungarischen Television gestürmt. Das Denkmal der sowjetischen Helden, die Budapest befreit haben. Dort sind auch Sowjetsoldaten begraben. Das wurde geschändet. Leute gehen rauben, Leute zünden Fackeln Autos ab. Aber das ist alles heute, die Fidesz-Regierung behauptet, bei der Reaktion der Polizei sind auch Fehler passiert und darauf konzentriert sich die Regierung. Und sie hat Untersuchungskommission und alle Gerichtsurteile, die deswegen gefällt worden sind, wurden pauschal liquidiert. Das heißt, denen wird Recht gegeben. So, Fidesz. Ist es eine völkische Partei? Also hier erzähle ich, was Fidesz ist. Wurde 1989 als junge liberale, antiklerikale Partei gegründet. Regierte als schon als nationalistische proklerikale Volkspartei. Und dazu ist zu sagen, wie sie gegründet wurde. Die saßen sofort, Orban saß im Parlament. Eine Anekdote, die Ihnen zeigen soll, wie er sich entwickelt hat. Orban sitzt hinter dem katholischen Unterrichtsminister. Und als sich der katholische Unterrichtsminister zum Reden aufstellt, murmelt der Orban ziemlich laut hinter ihm herunter auf die Knie beten. Ja, so antiklerikal war er und heute geht er und küsst als Protestant einem katholischen Pfarrer vielleicht den Ring. Ich weiß nicht, ob er es tut, aber es geht in diese Richtung. So, die Idee der heiligen Stephanskrone, mythisch-völkische Lebensraumideologie. Also, wer mir das erklären kann, dem würde ich Geld zahlen, weil das ist nicht zu erklären. Da gibt es eine heilige Stephanskrone, eine Krone, die aus 1300 stammt und die man andichtet dem heiligen Stephan, der um 1000 herum gelebt hat. Und das soll also simpel, das hat jetzt, Orban hat es schon ins Parlament gesetzt, das war im Nationalmuseum, die heilige Krone, und es ist nicht mehr das Volk als Grundlage der Macht und des Regierens, sondern die heilige Stephanskrone. Irre. Aber es hat System. Es ist Irrsinn, aber mit System. Der Vorsitzende dieser Fidesz-Partei, Viktor Orban, ist auch Vizepräsident des Verbandes der Europäischen Volksparteien, EVP, und sitzt mit Frau Merkel und mit Herrn Seehofer in einer politischen Familie, die auch nichts dazu zu sagen haben. Ja? Und Sie sehen alle, und alles, was ich Ihnen erzähle, können Sie eigentlich auch in den deutschen Zeitungen, da wird viel gebracht darüber. Aber das macht ja nichts. Das sind ja unsere Leute. So, die Demokratie wird abgeschafft, behaupte ich. Das Parlament wird zu einer Abstimmungsmaschine, damit man nicht diskutieren muss über Gesetze. Wenn eine Partei ein Gesetz einbringt, dann müsste man das im Parlament diskutieren. Fidesz hat ein neues System erfunden. Es lässt Gesetze einbringen von individuellen Mitgliedern des Parlaments, ihre Angehörigen, und dann wird das Gesetz an einem Tag durchgepeitscht. Auch ein Novum in der Demokratie. Der Präsident ist ein Parteisoldat, das habe ich Ihnen schon erzählt. Die Kompetenz des Verfassungsgerichtes wurden beschränkt. Die Gesetze werden rückwirkend angewendet. Auch eine Schönheit in einer Demokratie. Und Beamte aus politischen Gründen entlassen und nicht zu wenige. Und es kann jeder entlassen werden, jeder Beamte, ohne Angabe von Gründen. Economist, eine konservative britische Zeitschrift, Wirtschaftszeitschrift eigentlich, eher Wirtschaft und politisch, in London erscheinen, zeigt Viktor Orban, zeigt die Statue der Demokratie und Viktor Orban hat schon einen Teil der Grundlage der Demokratie rausgehackt. Eine Karikatur vom 6. Januar 2011. Und das sagt viel. Das sind nicht Linksextreme. Das ist nicht die Linke, die das behauptet, sondern das behauptet der Economist. Ich komme zu einer besonders hässlichen, zu einer besonders hässlichen Sache, dem Prohaska-Kult. Prohaska war ein katholischer Bischof, ein sozusagen ein Intellektueller, ein Ideologe des ungarischen Antisemitismus, der 1927 oder 26, 27 gestorben ist. Und er war Initiator des Numerus Clausus Gesetzes, des ersten Gesetzes, das Juden diskriminiert hat im 20. Jahrhundert, 1920. Und der Vizepräsident der damalige des Parlaments von Fidesz, Sándor Lezsák, sagt bei einer Enthüllung einer Statue, Prohaska wollte nur die kosmopolitisch-parasitäre Schicht zurückdrängen. Und wer ist die kosmopolitisch-parasitäre Schicht? Das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Auch in Ungarn wird das ganz klar verstanden. Und würde man den Herrn Lezsák sagen, das sei antisemitisch, würde er sagen, wieso ist das antisemitisch? Ich habe ja gar nicht von Juden gesprochen. Ja? So arbeiten die Herrschaften. Und sie glauben, dass man das nicht versteht. Ja? Man versteht es. Und sie leugnen, und auch die katholische Kirche in Ungarn, der muss man das auch vorwerfen. Die leugnen, dass Prohaska, die leugnen diese Sachen von Prohaska und sie behaupten, er wollte ja nur einen ökonomischen Antisemitismus, weil die Juden so mächtig waren in der Wirtschaft. Schauen wir uns das jetzt an. Schauen Sie, diese Broschüre von Prohaska ist im Deutschvölkischen Verlag 1920, Hammerschläge Verlag, in Hamburg erschienen, mit Hakenkreuz und die Judenfrage in Ungarn, vom Bischof Ottokar Prohaska. Und lesen Sie das Zitat. Kam es uns zum Bewusstsein, dass es sich in der Judenfrage um eine Rassenfrage handelt, dass das Judentum keine Konfession, sondern eine scharf gezeichnete Rasse oder zumindest Nationalität ist. Und ich hätte noch viele Zitate, aber ich erspare Ihnen das. Ich muss Ihnen aber auch sagen, wie Sie arbeiten. Ich habe versucht, diese Broschüre in einer österreichischen Bibliothek zu finden und habe sie nicht einmal in unserer Nationalbibliothek gefunden. Und in Deutschland sind sie nur in zwei, in München, in der Maximilian-Bibliothek und in Leipzig. Und sonst sind sie nicht vorhanden in öffentlichen. Und da habe ich, zum Glück habe ich einen Schwager in München und den habe ich beauftragt und der hat mir die Sache gescannt. Und ich habe die ganze Broschüre. Und wer die ganze Broschüre, diese haben will, der kann sie von mir haben. Ich habe das extra auf einen Memory-Stick. Also wenn das jemand haben will, ich lasse es euch gerne. Und da wäre es auch schön, wenn es hier Katholiken gibt, wenn man hier an die Kirche gehen würde und ihnen das zeigen würde, was ihre Glaubensgenossen tolerieren und was sie propagieren. Ja? Weil das ist nicht, das kann man nicht verstehen. Ich lebe in Österreich, muss sagen, in Österreich hat die Kirche wenigstens, und das will ich ganz klar sagen, in Österreich hat die Kirche nach 1945 mit dieser Tradition gebrochen. Nicht, dass da nicht dort und hier ein Pfarrer gibt, der Antisemit wäre. Das gibt es vielleicht. Aber die Kirche würde so etwas nie machen und würde es nie tolerieren. Und als positiv möchte ich sagen, auch der Kardinal, als unser rechtsextremer Strache bei einer Demonstration gegen den Bau einer Moschee mit einem Riesenkreuz dorthin ging, hat der Kardinal ein oder zwei Tage später eine Erklärung gegeben und hat gesagt, das ist eine Schändung des Christentums. Und damit kann ich leben. Ja? Aber wenn Christentum das bedeutet, dann muss man dagegen sein. Ja? Als Humanist, aber auch die Christen müssen eigentlich von ihrer Ideologie her dagegen sein. Also ich lasse es euch gerne. Hier in Regensburg gibt es ja einen Bischof, den könnte man das mal zeigen. Wer es will, ich würde das gerne sehen, ich würde auch die Reaktionen hören. Ja? So, und jetzt komme ich schon zu dem Journalisten, über den ich, der als Fäkalantisemit genannt wurde, nicht von mir, von der konservativen Zeitung Die Presse. Und dieser Journalist, Joel Bayer, schreibt im Madja Hirlap, die jüdischen Journalisten von Budapest beschimpften Fidesz und uns, weil sie uns mehr hassen als wir sie. Sie sind unsere Rechtfertigungsjuden, sprich ihre schiere Existenz rechtfertigt den Antisemitismus. Zwei Tage später zeigte sich Orban demonstrativ im Fernsehen mit Joel Bayer. Ja? Damals war er nicht Ministerpräsident, er war nur in der Opposition. Aber er macht es auch als Ministerpräsident. Ein Mann, der mit der Frau Merkel und mit Herrn Seehofer in einem politischen Verein steckt. So, jetzt komme ich zu der Geschichte mit dem Fäkalantisemiten Joel Bayer. Am 4. Januar schreibt er, aus Ungarn strömt Gestank, schreibt irgendein auf den Namen Cohen hörendes, stinkendes Exkrement von irgendwo in England. Cohen und Cohen Bendit, das ist der deutsche französische grüne Abgeordnete und Pianist Andreas Schiff. Und er sagt in dem Artikel auch, 1919 wurden nicht genug Linke ermordet. Leider gelang es nicht alle bis zum Hals im Wald von Orgovan. Dort gab es ein Pogrom. Dort wurden arme Bauern, die verdächtigt waren, dass sie Ländereien geteilt haben, und Juden ermordet, zu Hunderten. Gelang es uns nicht, im Wald von Orgovan zu verscharren. Das war am 4. Jänner. Ende März lässt sich Orban fotografieren mit dem gleichen Mann. So, und dort sehen Sie Orban, der sich an die Nase greift, und Sie sehen ein Papier in den Händen halten, Rechts von ihm, Jolt Bayer. Ja? Jetzt habe ich im Juli an den Herrn Jenő Bodonovic, Sie erinnern sich noch, an den Kommissar, an den Zensurkommissar geschrieben. Und mir hat er dann 3 Wochen später geantwortet und hat gesagt, ich soll mich an die ungarischen Gerichte wenden. Da wurde über mich, Juden wurden nur als Perläuse und Lanzen explizit genannt in diesem moderierten Blog von einer regierungsnahen Zeitung, Tageszeitung, Magyar Hírlap. Ja? Orbán und Jobbik. Ihr Argument ist, wir müssen dem Wind den Rechten aus den Segeln nehmen. Hat sich nie öffentlich und eindeutig von den extremen rechten Rand distanziert. So, Jobbik, Sie sehen jetzt auch, das ist wichtig, das ist diese ganze Trianon-Propaganda. So hat Ungarn ausgeschaut. Sie sehen das. Und sie fordern zurück alles, auch von Österreich, dieses kleine westliche Stück, das ist das Burgenland. Obwohl dort die Leute, die deutschsprachigen Einwohner vom Burgenland, in einer freien Volksabstimmung lieber in der demokratischen Österreichischen Republik sein wollten, als im damals autoritären Ungarn. Ja? Übrigens, Ungarn war nicht faschistisch unter der Horthy-Zeit. Das kann ich dann auch gerne begründen, wenn jemand dazu fragt. Ja? Es war autoritär, halb feudal, aber nicht faschistisch. Weil die Sozialdemokratische Partei war in den Städten legal. Bis zur deutschen Besatzung. So, jetzt kommen wir zu einem reformierten Pfarrer. Lorand Hegedűs. Früher Abgeordneter der MIEP, einer antisemitischen Partei unter Csurka. Der geschrieben hat, grenzt die Juden aus, sonst grenzen sie euch aus, wie das geschehen soll. In Ungarn leben vielleicht nach den Nürnberger Gesetzen, man weiß es ja nicht. Es wird ja nicht registriert, aber es leben vielleicht, höchste Schätzung, 80.000 Leute, die als Juden qualifiziert werden können. Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Und wie sollen die, nehmen wir an, 80.000, wie sollen die 10 Millionen in Ungarn ausgrenzen? Das muss, aber das ist die Paranoia der Antisemiten, die voll ist. Er hat den David Irving eingeladen in die Kirche, also in die kirchlichen Lokalitäten, und er hat viele Anhänger. Sonst könnte er nicht, die reformierte Kirche ist ja demokratisch organisiert, sonst könnte er nicht weiter Pfarrer sein. Und er wettert gegen Israels angebliche Bestrebung, Ungarn zu erobern. Ihr werdet eure Hurenmutter erobern, aber nicht unsere Heimat. Das wird dann Teil der Jobbik-Wahlkampagne. So, mit diesen Worten. Das ist ein Gedicht von Petőfi, das gegen die Österreicher. Also ein Gedicht von Petőfi, vom ungarischen Nationaldichter, 1848 gegen die Österreicher. Und das wendet er gegen Israel an. Warum? Wir gehen gleich darauf. Deswegen, weil Peres, der israelische Präsident, bei einer Tagung von Immobilienhändlern in Tel Aviv 2008 eine witzige Bemerkung gemacht hat und er gesagt hat, den Immobilienhändler, wir kaufen Manhattan auf, wir kaufen Polen auf, wir kaufen Rumänien auf und wir kaufen Ungarn auf. Und eigentlich war das eine halbwitzige Bemerkung. Das war ihm nicht so ganz recht. Aber das wurde ins Englische übersetzt und heute ist nicht nur die Rechten, sondern viele auch aus bürgerlichen Kreisen, normale Leute, glauben, Israel möchte Ungarn, sozusagen die Palästinenser werden gewinnen und dann werden die Juden nach Ungarn kommen. Und die Kinder in Jerusalem lernen schon Ungarisch. Hat ein Bürgermeister, damaliger Fidesz-Bürgermeister, es sind unglaubliche Geschichten, sie lachen, ich war mit einer Ungarin verheiratet und meine ehemalige Frau glaubt das. Ja? Ja? Und sie hat bitte die Mittelschule absolviert und kommt aus der ungarischen Arbeiterklasse. Also sie hat keinen Grund, nostalgisch zu sein. Und sie glaubt, sie hat mir gesagt, kannst du mir das Gegenteil beweisen? Ich habe ihr gesagt, das kann ich nicht. Ja, das ist traurig, wenn man das so erlebt. Aber man kann es nur mit Humor. Das ist jetzt vor ein paar Tagen passiert. Laszlo Toroczkai, Abgeordneter der Selbstverwaltung in Komitatschongrad, Präsident der Jugendbewegung der revisionistischen 64 Komitate, die hat es in der Monarchie gegeben, heute gibt es viel weniger, der bei Lazio, bei einem Spiel in Rom, den römischen Gruß macht. Warum denn auch nicht? So, vor den Wahlen im letzten Herbst erscheint die Wochenzeitung von Jobbik mit diesem Titelblatt. Das ist der heilige Gellert, der natürlich keine jüdische Menorah in der Hand hält, sondern ein Kreuz. Gellert wollte die Ungarn christianisieren. Die heidnischen Ungarn haben ihn genommen, in ein Fass getan und haben ihn runtergerollt in die Donau. Und deswegen ist am Gellertberg ist so dieses... Und sie haben eine jüdische Menorah in die Hände manipuliert und geschrieben, wach auf, Budapest, wach auf. Das ist wichtig. Wollt ihr das? Also die jüdische Herrschaft in Budapest? Aber man muss es zur Ehre der Budapester sagen, das war nicht erfolgreich. Die Jobbik hat in Budapest weniger Stimmen bekommen als die halb liberal, halb grün, halb sehr, als die LMP-Partei. Also das hat keinen großen Erfolg gebracht. So, die Regierung Orban hat schon symbolische Politik betrieben während der ersten Kadenz, 1998-2002, da hat sie die Krone transportiert mit einem Schiff am Nationalfeiertag von Budapest nach Esztergom zum Sitz des katholischen Kardinals. Also eine rechte Wirtschaftspolitik, wenn sie überhaupt eine haben. Katastrophale Sozialpolitik, Trianon-Gedenktag wurde eingeführt. Das ist Initiative von der nationalsozialistischen Jobbik, aber sie haben es eingeführt. Gott ist in der Verfassung. Die außenpolitischen Pläne sind gescheitert. Und das Mediengesetz. Einige Errungenschaften. So. In Ungarn wurde zur Pflicht gemacht, diese Erklärung über die nationale Einheit in jedem ungarischen Amt auszuhängen. Und vor ein paar Wochen haben sie zur Pflicht gemacht, in jedem ungarischen Amt einen nationalen Tisch zu haben. Und dort ist die Verfassung, die ungarische Verfassung, hat dort zu liegen, auf der Seite, ich weiß nicht welche, aufgeblättert. Und dort ist auch Papier. Und wer es will, kann auch diese Verfassung nach Hause geschickt bekommen haben. Tolle Sache. In der Deklaration steht, Gott ist Herr der Geschichte. Das wissen wir doch alle. Das müssen auch die Atheisten zur Kenntnis nehmen. Gott ist Herr der Geschichte. Und da wird die CDU und CSU natürlich zufrieden sein. Aber nicht alle Ungarn glauben an Gott. Ja. Immerhin hat es dort 40 Jahre Volksdemokratie gegeben und da sind ganze Generationen, die sind zu Heiden geworden. Also sie sind nicht Atheisten geworden, sondern zu Heiden. Das heißt, sie wissen nichts von der Religion. Vielleicht sind sie auch getauft und lassen sich auch christlich begraben. Aber ansonsten wissen sie nicht, was das ist. Aber christlich wird auch nicht in Ungarn so gebraucht wie hier in Bayern oder wie in Österreich oder wie in Deutschland. Wenn Sie hier sagen, jemand ist ein Christ, das heißt, er hängt der christlichen Religion an, ist Mitglied einer christlichen Religionsgemeinschaft, er weiß, was Christentum ist. In Ungarn wird Christentum oft gebraucht als Synonym zu Nichtjude, zu sozusagen der Arier. Aber in Ungarn gibt es keine Arier, also gibt es Christen. Es gibt die Christen. Und es gibt die echten Christen auch. Bitteschön, wird auch so gebraucht in Ungarn. Die echten Christen, habe ich auch oft gehört. Igazi kereszti. Ich habe gefragt, was das ist. Und habe einmal festgestellt, das war im Ausland, in Zürich, da gab es eine ungarische Köchin, die bei einem feinen Haushalt, in einem jüdischen Haushalt beschäftigt. Und da habe ich sie gefragt, weil sie hat von echten, ich habe mit ihr ungarisch gesprochen, sie hat von echten Christen gesprochen. Ich gefragt, ja, ist der Herr Horvath, jetzt ein Beispiel, ist das ein echter Christ? Ja, natürlich. Ist das ein echter Ungar? Na, pardon, echter Ungar ging es. Ist das ein echter Ungar? Ja, natürlich. Und seine Frau? Auch eine echte Ungarin. Die war aber eine Schweizerin, die hat nicht ungarisch gekonnt. Aber diese reichen Juden, bei denen sie beschäftigt waren, die aus Ungarn stammten, die ungarischen Bücher und die ungarische Kultur, die waren keine echten Ungarn. Ja? Also ein echter Ungar ist auch, ein Jude kann kein echter Ungar sein. Ja? Das behaupten viele, nicht alle. Also zum Glück gibt es in Ungarn auch natürlich auch nüchtern denkende Leute und in der Statistik, was Antisemitismus in Europa anbelangt, in der Meinungsforschung, sind die Ungarn nicht an erster Stelle. Ja? Muss man sagen. Also sie sind in einer mittleren Position, was die Meinungsforschung anlangt. Und das heißt, Ungarn ist kein antisemitisches Land. Ja, das will ich Ihnen schon sagen. Aber das gibt es auch so. So, auf dem Weg zur völkischen Demokratie, József Debreceni, das war ein Politiker der ersten konservativen Partei, der MDF, und ist ein Politologe und war ein Berater von Orbán und hat ein Buch über Orbán geschrieben. Und dort hat er zitiert, dieses Zitat habe ich übersetzt in Deutsche, das hat er 2009 geschrieben und er hat prophezeit. Man sollte keine Zweifel haben, dass Orbán hemmungslos und restlos die in seine Hände geratene Macht ausnutzen wird. Und das macht er. Und es ist eine Mischung aus Dilettantismus, grenzenlosem Populismus und Voluntarismus und einher damit gehen Kampagnen gegen Philosophen und Künstler. Und wir gehen gleich weiter. Peter Esterházy, ein nichtjüdischer Schriftsteller, wurde am 2. Juni mit antisemitischen Rufen gestört. Er hat dort eine Kulturwoche eröffnet. Und das ist eine richtige Kampagne gegen 6 Philosophen, jetzt nur mehr gegen 5, weil einen haben sie rausgelassen. Und die Hauptbeschuldigte ist Agnes Heller. Ich habe darüber in Jungle Word geschrieben, das können Sie da nachlesen im Internet. Ich erzähle das gar nicht mehr. Das ist wirklich eine Sauerei. So, Einschränkung der Arbeitnehmerrechte. Jetzt habe ich nur ein paar Sachen rausgenommen. Entlassung ohne Begründung möglich. Unternehmen ersparen jährlich 16 Milliarden Forint. Kündigungszeit wird kürzer. Arbeitslosenunterstützung wird von 270 auf 90 Tage gekürzt, bei 12% Arbeitslosigkeit. Abfertigung verringert und oft zu 98% versteuert. Einschränkung 2, Probezeit von 3 auf 6 Monate verlängert, mit Entlassung mit sofortiger Wirkung möglich. Ohne Zustimmung des Arbeitgebers kein Betriebsrat. Ja. Streikrecht begrenzt ohne Gewerkschaftszustimmung. Arbeitszeit verlängert ohne Überstundenzahlung. Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit gekürzt. Und ich könnte weitermachen, aber ich bin da bescheiden. Ich gehe schon bald, zum komme ich. Ökonomie. Orbán versprach bis 2020 eine Million neue Arbeitsplätze. Das ist jetzt auf 400.000 geschrumpft. 2011, August, gibt es 17.000 weniger Arbeitsplätze als ein Jahr zuvor. So schaut es aus. Tendenz sinkend. Ich habe Ihnen gegenübergestellt, im April 2010, das ist nicht alles Schuld der Orbán-Regierung, aber vieles schon. 1 € war 265 ungarische Forint, jetzt ist es 296 gestern. Schweizer Franken 170 ungarische Forint. Gestern waren es 338. Die langfristigen Staatsanleihen wurden mit 6% war der Zins. Und jetzt sind die langfristigen Staatsanleihen 8%. Die Staatsschulden steigen, siehe Grafik unten. So, und jetzt sehen Sie die Netto-Schuld des zentralen Budgets. Und Sie sehen das, wie sich das bewegt. Das ist April 2010, wo Sie die Regierung übernommen haben. Und jetzt haben wir September. Und schauen Sie, wie das hochgeht. Ja? Das ist für jemand, der behauptet, der macht konservative Wirtschaftspolitik und die Staatsschulden werden reduziert. Wo es runtergeht, wo das Grüne ist, da haben Sie einfach verstaatlicht die privaten Pensionskassen. Das heißt, Sie haben jeden angedroht, wer nicht bereit ist, dass das weggenommen wird, das Geld, der bekommt dann vom staatlichen Pension kein Geld. Und 100.000 sind trotzdem in der privaten Pensionskasse geblieben. Unglaubliche Geschichten, auch mit rückwirkenden Gesetzen. Das ist alles unglaublich, aber es zeigt Ihnen, wie das geht. Schön. Der Irredentismus wird belebt, also alles zurück, wir müssen alles zurück. Zweistündiger TV-Film im Staats-TV über den antisemitischen Schriftsteller Albert Wasch, Mitglied der Pfeilkreuzlerpartei und Träger des Eisernen Kreuzes, Deutschen Eisernen Kreuzes zweiter Klasse. Wasch, 1940, liebe dein Volk, deine Nation mehr als dich selbst und neben diesen sollst du keinen anderen Gott haben. Da sollten sich aber die Kirchen, müssen eigentlich etwas dazu sagen. Sie sagen aber nichts. So, trotz Protest der jüdischen Gemeinden wurde ein Platz in Budapest nach Wasch benannt. Aber zum Trost wurde der Roosevelt und Moskau-Plätze in Budapest umbenannt. Kommentieren brauche ich jetzt nicht. Massive Geschichtsfälschung in der neuen Verfassung. Wir datieren die Wiedererstellung der am 19. März 1944 verlorenen staatlichen Selbstbestimmung unseres Vaterlandes auf den 2. Mai 1990, die konstituierende Sitzung der ersten frei gewählten Volksvertretung. Was heißt das? Das heißt, man tut geschichtlich jede Verantwortung von sich. Wir Ungarn, da wurden wir von Deutschen besetzt. Übrigens eine nette Tendenz in Ungarn, zu behaupten, alles, die Deportation, die da stattgefunden hat, das ist alles nur an allen nur die Deutschen. Aber, jetzt muss ich aber geschichtlich etwas reinlegen, natürlich ohne deutsche Besatzung, ohne den verrückten, ohne die verrückte Idee der deutschen Volksgemeinschaft, dass man die Juden vernichten muss, wäre das nicht passiert, was in Ungarn passiert ist. Das wollen wir schon sagen hier. Und das muss man immer sagen und das muss man immer im Hirn behalten. Aber Eichmann war überrascht, als er nach Budapest kam, mit ungefähr, man weiß nicht, maximal schätzt man 150 Leute, manche sagen nur mit 50 Leute, die meisten waren Österreicher, um die Sache zu organisieren. Und er war überrascht, wie die ungarische Administration ihm entgegengekommen ist. Die brannten darauf, es zu tun. Und die ungarische Administration hat im vorauseilenden Gehorsam schon Ghettoisierung bestimmt an einigen Orten, bevor noch der Befehl aus Budapest kam. Und man hat binnen acht Wochen hat die ungarische Gendarmerie, die ungarische Armee, die ungarische Polizei fast eine halbe Million Menschen in die Viehwaggons gedrängt, 80 Personen in einem Viehwaggon und nach Auschwitz-Birkenau deportiert und die meisten sind nicht zurückgekommen. Und das wäre ohne ungarische Beihilfe nicht passiert. Und heute versucht die Fidesz-Regierung, die Horthy-Bagage, die dafür voll verantwortlich ist und voll verantwortlich war, die zu irgendwie weiß zu waschen und zu sagen, das kommt gleich. Mir wird schlecht, wenn ich das... So, Staatssekretär Gahl sagt in einem Selbstinterview, das ist auch schön, ein Selbstinterview ist immer... Davon habe ich schon immer geträumt. Als Journalist. Einmal mache ich ein Selbstinterview mit mir. Warum nicht? So. Er beschwert sich über das Holocaust-Zentrum in Budapest und sagt, es gibt keinen kausalen Zusammenhang, dass die ungarisch besiedelten Regionen an Ungarn zurückkehren. Was heißt zurückkehren? Es gab Wiener Schiedssprüche, Nazi-Schiedssprüche. Und dann hat die ungarische Armee diese Gebiete erobert. Und dort der Reichsverweser Miklós Horthy und die ungarische Armee einmarschiert und das in Märschen, das ist so eine vernebelte Sprache, die Menschen in den Tod getrieben wurden. Die wurden nicht in Märschen in den Tod getrieben, sondern die wurden einfach in Viehwaggons einwaggoniert und nach Auschwitz-Birkenau deportiert. All das ist die Verzerrung historischer Tatsachen, die unnötige Spannungen generiert. Das kommt aus dem Hirn eines Fidesz-Staatssekretärs. Ja? Das ist so seine geistige... Ich habe das wörtlich übersetzt. Das verquaste Deutsch ist nicht von mir, bitte. Das kann man, was verquast auf Ungarisch ist, kann man nur verquast übersetzen. Also ich würde nicht solche Sätze schreiben. denke ich. Massive Geschichts... Aber pardon, jetzt gehe ich ja. Moment, ich muss ja... Ah ja. So, gehen wir weiter. Widerstand und Angst. Ich komme jetzt schon zum Schluss. 42 ungarische Historiker haben eine Erklärung dagegen unterzeichnet, gegen diese absurde völkische Geschichtsinterpretation. Und nach Ungarn nur als Opfer dargestellt wird, das keinerlei Verantwortung trägt für alles, was in diesen 46 Jahren passiert ist. Wenn es nach dem geht, trägt Ungarn auch keine Verantwortung für die Revolution 56. Ja? Das ist ja irre, das ist alles abstrus. Aber die Opposition kann sich auf keine gemeinsame Aktion einigen. Viele Ungarn sind verängstigt und verweigern jegliche Solidarität. Andererseits haben auch konservative Philosophen ihre Solidarität mit ihren verleumdeten Kollegen erklärt. Auch das muss man sehen. Also man darf nicht alle Ungarn sozusagen in... Man darf keine Pauschalurteile haben gegen Ungarn oder gegen das ungarische Volk. Das wäre vollkommen falsch. So, ich komme jetzt schon zum letzten drei Bildern und dann können wir in die Diskussion gehen, wenn Sie noch Kraft und Lust dazu haben. Im März 2009 gab mit István Stumpf, der heute der Hauptstaatsanwalt der Republik Ungarn ist, der Oberstaatsanwalt, der erste gewichtigere Fidesz-Mann, Csurkás Parteiblatt, also ein antisemitischen Parteiblatt, ein Interview. Das war der Startschuss für die Heimholung Csurkás in den Fidesz-Orbit. Stumpf hat sich freilich nie von dem antisemitischen Titelblatt, das Sie hier sehen, das ist der Direktor der Ungarischen Nationalbank, nie von diesem distanziert, auf dem auch sein Kopf prangte. Dort auf der kleinen, oder sehen Sie seinen Kopf? Heute ist der Verfassungsrichter, pardon, der István Stumpf, ich verwechsle, der ist Verfassungsrichter. Noch schlimmer, er ist nicht, der oberste Staatsanwalt ist ein anderer, ist der Peter Polk. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Meine Festplatte funktioniert auch nicht mehr, wie sie sollte. So, wir gehen weiter. Diese Tage wurde der rechtsextremistische Schauspieler György Dörner zum Direktor eines der größten Budapester Theater ernannt. Rechts Dörner bei einer Jobbik-Veranstaltung, ja. Und? Csurka ist sein Intendant, der frischgebackene Intendant István Csurka hat verkündet, dass in seinem Theater ab nächstes Jahr nur noch nationales ungarisches Drama gespielt wird und kein ausländischer Müll mehr. Derzeit stehen dort noch Molière, Dostoevsky, Steinbeck und Coelho auf dem Programm, ausländischer Müll. Csurka will politisches Theater machen und ein Drama über die Privatisierung und die Gyurcsány-Regierung im Auftrag geben, eine der größten nationalen Tragödien. Da habe ich Népszabadság zitiert. Ja, meine Herrschaften, damit sind wir ans Ende gelangt. Es tut mir leid, dass ich, es ist nicht perfekt, so eine PPS Präsentation, aber sie hat den Vorteil, dass doch manches auch in der Grafik gezeigt wird. Ich habe Ihnen versucht zu zeigen, was jetzt geht und muss Ihnen sagen, dass ich wäre froh, wenn meine Prophezeiungen nicht realisiert worden wären. Und das geht immer, wird immer schlimmer und schlimmer. Und man fragt sich auch, warum eine Partei, die eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat, diese Initiativen ergreift, sich alliert mit einem diskreditierten Antisemiten wie Csurka, der aus der Politik herausgeflogen ist, der nicht mehr gewählt wird. Warum das alles passiert, warum sie das machen. Und es kann nicht begründet werden damit, dass sie den Wind nur aus den Segeln nehmen wollen. So, ich behaupte, für mich ist es der Beweis, dass es da auch ideologische Gemeinsamkeiten gibt. Und damit habe ich schon beendet und stehe jetzt gerne für Fragen.